بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. نعم الله سأل بام مسلم هاتسجل الله زيجن ونهايل بام هاتسش كايتنا في البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بيتنا الله سبحانه وتعالى ومفقيب ونزغزندن ونزغزندن بام هاتسش كايت وندس أنس تröstet uns hört und uns erhöht, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah weitermachen an der Stelle, bei der wir gestern aufgehört haben. Und zwar hatten wir zuvor gesprochen über den ersten bzw. zweiten Aspekt des Tawhid, und zwar die Rububiyya. Und wir hatten dabei gesprochen darüber, was es bedeutet und dass es vom Wort Rabb kommt und welche Bedeutung dieses Wort beinhaltet. Und wir haben auch gesprochen über die verschiedenen Erscheinungsformen in der heutigen islamischen Welt, die gegen diese Form des Tawhid gegen diese verstoßen. Und wir sollten verstehen, wir gehen jetzt natürlich zum dritten Teil des Tawhid über, und zwar die Uluhiyya. Und wir sollten verstehen, dass jedes dieser Kategorien mit dem anderen fest verankert ist. Und deswegen, wer einen Teil verletzt, hat seinen ganzen Islam verletzt. Und die Reihenfolge ist ganz einfach, sich zu merken. Man beginnt mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit seinen Namen und Eigenschaften. Wenn er subhanahu wa ta'ala einzigartig ist. Und wie Allah sagte, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, es gibt niemanden, der ihm jemals gleicht. Und wenn er subhanahu wa ta'ala zu seinen Eigenschaften gehört, dass er alles erschaffen hat, dann ergibt sich auch daraus, dass er der Herr von allem ist. Das heißt, er darf über alles bestimmen und beherrscht auch, und niemand hat das Recht, sein Urteil zu verwerfen. Das heißt, wir kommen schon von den Tawhid im Bezug auf seinen Namen und Eigenschaften dazu zur nächsten Kategorie, und zwar die Kategorie der seiner Herrschaft subhanahu wa ta'ala. Denn jemand, der Eigenschaften besitzt wie er subhanahu wa ta'ala, er ist es würdig und er wird auch Herrscher von allem sein. Und deswegen kann es auch keine zwei Herren geben, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat die vollkommenen Eigenschaften und er ist der Allmächtige, Al-Qadir, und er ist der Allwissende und er ist der Allessehende und so weiter und so fort. Er hat die Eigenschaften der Vollkommenheit und die schönsten Eigenschaften und die schönsten Namen subhanahu wa ta'ala. Und wenn er die schönsten hat, dann kann es niemanden geben, der noch schöner hat als er subhanahu wa ta'ala. Daraus ergibt sich, dass er der Herrscher und Besitzer und Eigentümer und Lenker und Versorger von allen ist. Daraus ergibt sich, dass auch die Anbetung, jegliche Form der Ibadah, nur für ihn subhanahu wa ta'ala alleine gewidmet werden darf. Denn warum sollte ich jemanden anderes um Versorgung bitten, wenn er derjenige ist, der alleine versorgt? Und warum sollte ich jemanden anderes um Hilfe flehen, wenn er derjenige ist, der jemandem nützen und schaden kann und sonst niemand? Wieso sollte ich Heilung bei jemandem anderen ersuchen, als bei demjenigen, der heilen kann? Und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, ergibt sich, ist der Tawhid der Uluhiyya, der Tawhid der Anbetung, der Vergöttlichung, eine Folgerung aus der vorherigen Kategorie, und die vorherige war wiederum eine Folgerung aus der vorherigen Kategorie. Und wir wollten uns jetzt über diesen Teil des Tawhid unterhalten, und wie kann man sich merken, worum es bei Uluhiyya geht? Ganz einfach, worum ging es bei Rububiyya? Wir haben gesagt, bei Rububiyya ging es um was? Ich wollte von ihm hören, weil er hat die Frage letztes Mal wurde ihm gestellt. Und ich wollte sehen, ob er sich das gemerkt hat. Das war Bezug auf die Taten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und bei der Uluhiyya geht es um die Taten des Dieners. Das heißt, es geht um die Taten des Dieners. Und es gibt Taten, die der Mensch als Art Gottesdienst, als Art Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und auch hier dringend muss er aufpassen, dass er den Tawhid hier bewahrt. Das heißt, dass er diese Taten nur für Allah ganz alleine begeht. Der Beweis natürlich für diese Kategorie des Tawhid ist im Koran al-Karim zahlreich. Warum? Weil das ist das Hauptthema gewesen zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Götzendienern von Quraysh. Beziehungsweise das Hauptanliegen eines jeden Gesandten Allahs zu seinem Volk. Das Hauptanliegen eines jeden Gesandten Allahs zu seinem Volk. Denn der Schirk, der am meisten verbreitet ist und war nicht in Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften, auch nicht in Bezug auf die Rububiyya, sondern hauptsächlich in Bezug auf die Taten der Diener, dass sie nämlich für jemand anderes außer Allah beten, zu jemand anderes Bittgebete sprechen, für jemand anderes opfern und so weiter und so fort. Darüber wollen wir uns ja inshallah im Einzelnen unterhalten. Vorneweg sollten wir aber auch erstmal verstehen, was bedeutet denn Ibadah überhaupt? Ibadah, liebe Geschwister, wird übersetzt im Allgemeinen mit Gottesdienst. Und das Wort Ibadah im Arabischen kommt vom Wort Mu'abbad. Und Mu'abbad bedeutet geebnet. Ein Weg, der Mu'abbad ist, ist ein geebneter Weg. Und gemeint ist, dass dieser Weg keine Erhöhungen hat, sondern er ist gleichmäßig. Und der Mensch soll Ibadah verrichten, und das bedeutet in Bezug auf ihn, dass er sich für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Dass er sich für Allah subhanahu wa ta'ala demütigt. Das heißt, Ibadah im Allgemeinen ist eine Art Selbsterniedrigung und eine Art Demut, die man für jemanden macht, weil man ihn liebt. Und diese zwei Begriffe sind sehr wichtig, dass man etwas macht aus Demut und aus Liebe gleichzeitig. Das ist das, was die Ibadah im Eigentlichen ausmacht. Denn wenn du eines von den beiden Sachen weglässt, dann ist es keine Ibadah. Denn stell dir mal vor, eine Person, stell dir vor, ein Mensch, der Sklave ist bei einem anderen Menschen. Der Sklavenherr verlangt von ihm Dinge zu machen, aber der Sklave, der führt sie zwar aus, aber er macht das gegen seinen Willen. Okay? Natürlich, das ist nicht die Norm, aber das ist das Bild, was man im Allgemeinen hat. Das heißt, der Sklave macht etwas widerwillig. Und das ist keine Form von Ibadah, weil er macht das ohne Liebe, ohne vollkommene Liebe sogar, wie manche Gelehrte das definiert haben. Insofern machen wir ein umgekehrtes Beispiel. Jemand macht etwas aus Liebe zu einer Person, aber gleichzeitig hat sie keine Demut für diese Person, für die sie es macht. Dann ist es auch keine Ibadah. Denn du machst etwas aus Liebe für einen Menschen, für deine Eltern, für deine Kinder, für deine Mitmenschen, für deine Nachbarn. Das ist alles kein Problem. Ibadah im eigentlichen Sinne beinhaltet diese zwei Aspekte. Einmal, dass man das aus vollkommener Selbsterniedrigung macht und gleichzeitig aus vollkommener Liebe für die Person, für die man diese Tat ausführt. Und in diesem Bereich war der Schirk der damaligen Araber. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim zahlreiche Ayat, von denen wir uns jetzt ein paar vorlesen möchten, von denen wir ein paar uns anschauen möchten. Allah sagte in Surah Nummer 6, Surah Al-An'am: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Das heißt auf Deutsch ungefähr übersetzt: Sprich, wahrlich mein Gebet, meine Opferungen, mein Leben und mein Tod ist für Allah, dem Herrn der Welten. Er hat keinen Teilhaber. Damit, oder genau das ist mir anbefohlen worden, und ich bin der Erste derer, die sich ergeben. Allah sagte auch, subhanahu wa ta'ala, also er berichtet uns, was Ibrahim gesagt hat: Ya qawmi, inni bari'un mimma tushrikun. O mein Volk, ich spreche mich frei von dem, was ihr an Teilhaberei betreibt, an Schirk betreibt. Und wir wissen, dass das Volk von Ibrahim a.s. Götzen herstellte und sie anbetete. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifa wama ana min al-mushrikin. Ich habe mein Angesicht dem Schöpfer von der Himmel und der Erde aufrichtig zugewandt und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Allah beschreibt uns im Koran al-Karim, dass die Gesandten in erster Linie mit dem Aufruf zum Tauhid in Bezug auf die Gottesanbetung entsandt worden sind. Zu mehreren Propheten oder über mehrere Propheten heißt es, dass sie gesagt haben, im Koran heißt es: Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. O mein Volk, dient Allah, ihr habt außer ihm keinen Gott. Und auch ist die, da sieht man auch an der ersten Säule im Islam überhaupt, wodurch man in den Islam eintritt. Denn man sagt: Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt also, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und Gott ist derjenige, den man anbetet. Gott ist derjenige, auch im Deutschen, dass dasjenige Wesen, das angerufen wird. Das heißt, zu dem man betet. Okay? Und deswegen, man hätte ja auch sagen können: Ashhadu an la rabba illallah. Ja, ich bezeuge, dass es keinen Rabb gibt außer Allah. Aber wir haben gesagt, das eine ergibt sich natürlich aus dem anderen, aber die zentrale Botschaft war eben der Tauhid in Bezug auf die Uluhiyya, weil das andere selbstverständlich war und darüber normalerweise kein vernünftiger Mensch diskutiert. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über 20 Jahre lang, ziemlich genau 23 Jahre lang, geopfert seines Lebens wegen dieser Kategorie des Tauhid im Wesentlichen. Im Wesentlichen. Tayyib. Beweise dafür: Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Volk der Schrift aufgefordert hat, zum Islam zu kommen. Das Volk der Schrift, die Juden, die Christen, sie glauben schon an Allah. Und sicherlich haben sie hier und da ein paar Fehler in Bezug auf den Iman an Allah. Aber der entscheidende Fehler ist, dass sie neben Allah andere anbeten. Denn wenn du einen Christen fragen würdest: Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Er wird dir sagen: Ja. Glaubst du, dass Gott der Größte ist? Er wird dir sagen: Ja. Glaubst du, dass Gott zu allem fähig ist? Er wird dir sagen: Ja. Aber warum betest du dann in deinem Gebet zu anderen außer Allah? Das ist der Schirk in Bezug auf die Gottesanbetung. Und es hängt natürlich, wie gesagt, stark zusammen mit den anderen Kategorien. Das wollen wir nicht verleugnen, denn wenn man Jesus Göttlichkeit zuschreibt, dann hat man Schirk in Bezug auf die Eigenschaften Allahs ebenfalls gemacht. Ja? Wie gesagt, das eine hängt sehr stark mit dem anderen zusammen. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Heraklius, auf Arabisch Herakl, dem Herrscher des Oströmischen Reiches, einen Brief geschrieben hat, dann war das die zentrale Botschaft. Denn dieser Herrscher war ein Christ. Und Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Ayah aus dem Koran Karim in seinen Brief zitiert. Und das ist die Ayah aus Surat Al-Imran, wo Allah sagte: Ja, Ahl al-Kitab, o Volk der Schrift, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, o Volk der Schrift, kommt zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemanden anbeten, dass wir niemandem dienen, außer Allah, dass wir ihm nichts beigesellen und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen neben Allah. Insofern hat er sallallahu alaihi wasallam beide, mindestens zwei Kategorien des Tawhid hier erwähnt und als erstes diejenige von der Uluhiyya. Ebenso lesen wir im Koran al-Karim über Ibrahim alaihi salam. Ibrahim sagte: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Das ist die Ayah Nummer 4 in Al-Mumtahina. Sinngemäß heißt es, ihr hattet in Abraham ein schönes Vorbild und in denjenigen, die mit ihm waren. Als sie zu ihrem Volk sagten, wir sprechen uns frei von dem, was ihr neben Allah anbetet. Wir glauben nicht daran, wir leugnen euch, wir verleugnen das alles. Und zwischen uns und euch hat die Feindseligkeit und der Hass begonnen und währt immer an, bis ihr an Allah alleine glaubt. Das heißt, sie haben an Allah geglaubt. Aber ihr Glaube an Allah war nicht alleine, denn sie haben andere angebetet neben Allah. Und dass man merkt, dass das die entscheidendste Kategorie, wie gesagt, des Tawhid ist. Es gibt also die zentrale Botschaft, meine ich, mit der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, entsandt worden ist. Und viele Ayat. Allah sagte, zusammenfassend, damit wir nicht jeden Propheten einzeln aufzählen, lesen wir eine Ayah aus dem Koran al-Karim zusammenfassend. Allah sagte: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Das heißt, wir haben doch bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt oder erweckt, der, Klammer auf, zu den Menschen gesagt hat und sie aufgerufen hat, dass sie niemanden anbeten sollen außer Allah, oder besser gesagt, dass sie Allah anbeten sollen und den Götzendienst meiden sollen. Und wir lesen in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in Sunan al-Tirmidhi überliefert. Er berichtet, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes gesagt hat. Und das nennt man ein Hadith Qudsi. Das heißt, ein heiliger Hadith. Das heißt, Allah spricht aber nicht im Koran al-Karim, sondern durch einen Hadith. Denn die Worte Allah subhanahu wa ta'ala können vorkommen entweder im Koran oder in einem anderen seiner Bücher oder, wie gesagt, hier in einem Hadith. Allah sagte: Yabna Adam, O Sohn Adams, O Mensch, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Das heißt sinngemäß: O Mensch, solange du mich anbetest, solange du mich anrufst, das heißt Dua zu mir machst und Hoffnung auf mich hast, das heißt Allah ist dein Ziel, werde ich dir das, was du an Sünden gemacht hast, vergeben und das ist kein Problem für mich. Ja, ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. O Sohn Adams, selbst wenn deine Sünden so viele wären, dass sie bis zum Himmel hinaufreichen, würdest du mich danach um Verzeihung bitten, werde ich dir verzeihen und das ist für mich überhaupt kein Problem. Und Allah sagte weiterhin: Ibn Adam, O Sohn Adams, wenn du mir, in Klammern auf, am Tag der Auferstehung mit so viel Sünden entgegenkommen würdest, die die Erde erfüllen würden, aber du hast mir nichts beigesellt, du hast keinen Schirk begangen, dann werde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Und das ist einer der gewaltigsten Hadithe. Und deswegen, dieser Hadith macht Hoffnung. Und gleichzeitig zeigt er, dass die Sache mit dem Tawhid die entscheidendste Sache ist überhaupt. Und natürlich, dass man nicht vergisst, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Warum? Weil wir werden sehen, dass zum vollkommenen Tawhid gehört die vollkommene Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabba. Und deswegen kannst du niemals eine Person sein, die den Tawhid vollkommen umsetzt, ohne Liebe zu haben für Allah. Und je mehr Sünden du begehst, desto weniger Liebe hast du zu Allah. Und je weniger du die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgst, desto weniger Liebe hast du zu Allah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran al-Karim deutlich zeigt. طيب. In Bezug auf die Ibadah, auf den Gottesdienst, können wir sagen, es gibt drei Aspekte. Einmal das schwache Geschöpf, das Allah subhanahu wa ta'ala braucht. Und dieses Geschöpf sucht nach Stärkung. Und diese Stärkung findet sie natürlich in der Ibadah. Auf der anderen Seite ist Allah subhanahu wa ta'ala ein starker Herr, der reich ist, der alles hört, alles sieht, alles weiß, allmächtig ist, allweise ist, und er ist derjenige, den es gilt anzubeten. Und dazwischen haben wir ein Mittel. Und dieses Mittel ist dasjenige, durch das wir zu Allah kommen, subhanahu wa ta'ala. Und das sind diese Ibadat. Das sind die verschiedenen Gottesdienste. Diese Gottesdienste sind von dreierlei Art. Die erste Art ist das, was man im Herzen glaubt. Das sind also die Taten des Herzens. Die zweite Art sind diejenigen Taten, die man ausspricht. Das sind also die Taten der Zunge. Und die dritte Art sind die Taten, die man mit den anderen Körperteilen, das heißt Extremitäten, begeht, wie zum Beispiel die Hände oder die Füße oder die Augen oder was auch immer. Diese Form, liebe Geschwister, des Schirk gilt es jetzt, oder des Tawhid besser gesagt, das Gegenteil davon ist natürlich der Schirk, das gilt jetzt, liebe Geschwister, ein bisschen genauer zu analysieren. Das heißt, wir wollen wissen, welche Arten von Ibadah gibt es. Und wir wollen gleichzeitig wissen, welche Formen von Ashirk gibt es in der heutigen islamischen Umma. Erstens einmal, wie wir bereits erwähnt haben, nur als Erinnerung, der Begriff Shirk bedeutet religiös gesehen genau das Gegenteil von Tawhid. Das heißt, Tawhid, haben wir gesagt, kommt von Verb wahada und bedeutet etwas einzigartig machen. Und Schirk bedeutet das Gegenteil, und zwar, dass man diese Sache, die normalerweise einem Wesen alleine gehört, dass man sie teilt mit anderen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob man davon wenig oder viel abgibt. Wenn es ein Recht Allah subhanahu wa ta'ala, das ihm alleine gebührt. Tayyib. Der Schirk natürlich, liebe Geschwister, ist nicht immer großer Kufr. Das heißt, nicht jede Form von Schirk bringt den Menschen dazu, den Islam zu verlassen. Es gibt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, eine Form des Schirk, die einen aus dem Islam hinauswirft, wie zum Beispiel, wenn man Dua macht zu anderen außer Allah Azza wa Jal. Das heißt, wenn man Bittgebete spricht zu anderen außer Allah. Aber es gibt auch kleine Formen des Schirk, wie zum Beispiel die Augendienerei. Und das ist, dass man zum Beispiel im Gebet das Gebet nicht für Allah alleine macht, sondern hauptsächlich für Allah, aber einen gewissen Anteil widmet man jemandem anderen außer Allah Azza wa Jal. Das heißt, der eigentliche Grund, warum man betet, ist für Allah. Aber man betet extra lang oder betet extra, stellt sich extra demütig hin, beziehungsweise man liest absichtlich schöner den Koran, damit die Leute sagen, MashaAllah, der kann schön Koran lesen oder der scheint sehr demütig zu sein. Oder man weint absichtlich im Gebet, damit die Leute denken, dass man Demut hat und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Arten von Al-Shirk, Al-Asghar, kleine Form des Shirk. Weitere Beispiele, also Beweis dafür, dass es sowas gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-Shirk al-Asghar. Das heißt, er sagte sallallahu alaihi wa sallam, diejenige Sache, um die ich mir euretwegen am meisten Sorgen mache, am meisten Angst habe, ist der kleine Schirk. Und als einmal der Prophet sallallahu alaihi, dann wurde der Prophet sallallahu alaihi gefragt, was ist denn mit dem Schirk gemeint, dem kleinen Schirk? O Gesandter Allah, so sagte er, die Augendienerei, Ar-Riya. Und als einmal eine Person in Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Ma sha Allah wa shi'at. Das heißt so viel wie, es soll so sein, wie Allah will und du, O Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du mich etwa zu einem Teilhaber gemacht neben Allah? Aj'altani lillahi niddan. Du sollst sagen, Ma sha Allah wahda. Sag, geschehen soll das, was Allah alleine will. Es gibt niemanden, der den Willen Allah subhanahu wa ta'ala zurückweisen könnte. Weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch jemand anderes. Ebenso, als eine Person einmal sagte, Nastaghithu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha al-munafiq. Das bedeutet, lasst uns beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vor diesem Heuchler um Hilfe flehen. Das Problem ist, dieser Begriff um Hilfe flehen, der beinhaltet eine gewisse Erniedrigung und eine gewisse Art Demut, denn Flehen ist ein Begriff mehr als nur bitten, jemandem etwas bitten. Und deswegen sollte man diesen Begriff nur für Allah subhanahu wa ta'ala verwenden und für niemand anders. Denn jemand, der fleht zu Allah, das ist jemand, der sich niederwirft, das ist jemand, der ihn inständig darum bittet, der vielleicht weint bei seinem Bitten, der Allah subhanahu wa ta'ala deswegen darum bittet, weil er glaubt, dass Allah dazu imstande ist und sonst niemand sonst und so weiter und so fort. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam als Antwort, er sagte, innahu la yustaghathu bi, bei mir sucht man nicht um Hilfe, oder besser gesagt, bei mir fleht man nicht um Hilfe. Innama yustaghathu billah, sondern um Hilfe flehen macht man nur bei Allah. Ebenso sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighayri Allahi faqad ashrak. Das heißt, wer bei einem anderen außer Allah schwört, hat Schirk begangen. Und das ist auch eine Form des kleinen Schirk. Es sei denn, man glaubt, dass die Person, bei der man geschwört hat, genauso gewaltig ist wie Allah Azza wa Jal, dann wäre es sogar großer Schirk, wie manche Ulema gesagt haben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya ayyuhan nas ittaqu hadha ash-shirk fa innahu akhfa min dabib an-naml. Das heißt sinngemäß, oh ihr Leute, oh ihr Menschen, seht euch vor diesem Schirk, denn er ist noch schwerer zu erkennen und noch schwerer zu hören als die Fußstapfen von Ameisen. Er ist noch verborgener als die Fußstapfen von Ameisen. Daraufhin sagte man zu ihm: Wie sollen wir uns ihm vorsehen, wenn er noch verborgener ist als die Fußstapfen von Ameisen? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Qulu Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Das heißt also: O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir davor, dir etwas beizugesellen, wovon wir Kenntnis haben, und wir bitten dich um Verzeihung dafür, wofür wir keine Kenntnis haben. Insofern lautet die Antwort, dass man Allah Azza wa Jal darum bittet und dass man diesen Dua spricht und sein Bestes gibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei diesen Beispielen, die ich aufgezählt habe, über den kleinen Form des Schirk, nicht geurteilt, dass die Person dadurch den Islam verlassen hat. Das heißt, Murtad geworden ist. Hat ihn nicht als Kafir deswegen bezeichnet. Und deswegen ist nur diejenige Form des Schirk Kufr, in dem Sinne, dass sie einen aus dem Islam hinauswirft, wenn es große Form von Schirk ist, worauf wir inshallah ein wenig eingehen werden heute, bi'idhnillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim: Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Quran al-Karim: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, du sollst wissen, dass dies, liebe Bruder, liebe Schwester, dass der Grund, warum du von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden bist, ist, damit du bestimmte Ibadat für ihn verrichtest. Allah sagte: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Surat al-Dhariyat, im Vers 56. Und deswegen ist die Frage, die wir uns stellen: Was sind denn die verschiedenen Ibadat, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat? Und wir versuchen, einige davon aufzuzählen, aber insgesamt ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, das heißt, alles, wodurch du dich Allah nähern kannst dadurch, ist eine Form von Ibadah. Und deswegen gilt es jetzt hier, einige aufzuzählen. Und wir haben gesagt, die Taten können entweder mit dem Herzen begangen werden, das sind die Taten des Herzens, A'malul Qulub, und sie können auch anders wie begangen werden, mit der Zunge und mit den anderen Extremitäten. Aber was konkret Ibadah ist und was nicht, das kann man nur wissen, indem man das erfährt durch den Koran, durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wir haben ja gesagt, Ibadah ist etwas, was Allah liebt. Wie kannst du wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, wenn du das nicht von ihm erfahren hast, subhanahu wa ta'ala? Und wir unterscheiden hier, es gibt Dinge, die an sich Ibadah sind, und es gibt Taten, die zur Ibadah werden, dadurch, dass man sie für Allah subhanahu wa ta'ala als Ibadah macht. Wir fangen an mit den Taten des Herzens. Die gewaltigste Tat des Herzens überhaupt ist zweifellos der Iman. Der Iman, der sich natürlich auch durch Wort und Tat zeigt, aber die gewaltigste Tat des Herzens ist der Iman. Und welche Aufgabe hat das Herz in Bezug auf den Iman? Sie hat die Aufgabe, daran zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert und an alles zu glauben, was über Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Sunna gesagt worden ist und alles andere, wozu er aufgefordert ist, zu glauben. Das heißt in erster Linie die sechs Inhalte des Iman. Der Glaube an Allah, seine Bücher, seine Engel, an den jüngsten Tag, an die göttliche Bestimmung, ja, das Gute und Schlechte davon und die Gesandten Allahs subhanahu wa ta'ala. Diese sechs Säulen des Iman, das in erster Linie ist das, wozu der Mensch aufgefordert worden ist. In erster Linie. Ansonsten gibt es viele Dinge natürlich, die auch jetzt hier nicht einzeln aufgelistet sind, aber das sind die sechs entscheidenden Sachen, das ist die Aufgabe des Herzens. Deswegen, wenn jemand eine dieser Sachen leugnet im Herzen oder eine dieser Sachen, wie zum Beispiel eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala, jemandem anderes zuschreibt außer Allah, dann hat er Schirk begangen mit seinem Herzen, was ihn aus dem Islam ausschließt. Eine zweite Tat des Herzens ist die Liebe. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Quran al-Karim, und diese Aya wollen wir uns inshallah gemeinsam näher anschauen. Und zwar geht es um Surat al-Baqarah. Allah sagte in der 164. Aya: In der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und dann sagt Allah Azza wa Jal: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Insofern, das sind die Götzendiener damit gemeint. Und deswegen, wenn die Liebe zu anderen außer Allah Azza wa Jal so groß wird wie die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, oder sogar noch schlimmer, wenn sie noch größer wird, dann ist es eine Form von Ashirk. Schirk in Bezug auf die Liebe. Und das ist eine Tat des Herzens. Die Liebe ist also von zweierlei Art. Erstens Liebe in Form eines Gottesdienstes. Und das ist immer die Form, wie wir gesagt haben, die eine Art Selbsterniedrigung, eine Art Demut mit sich zieht. Das heißt, man macht das aus Verherrlichung der Person, für die man sich erniedrigt hat. Das ist Mahabbatul Ibadah, die Liebe als Art Gottesdienst. Und diese Liebe darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine gemacht werden. Und wenn sie für jemanden anderes gemacht wird, dann ist sie eine Form von Schirk. Liebe kann auch natürlicherweise existieren. Zum Beispiel in dreierlei Art. Einmal die Liebe einseitig, eine Person, sie liebt zum Beispiel Essen, Trinken, ja, das wäre eine natürliche Form der Liebe. Das ist also sozusagen eine natürliche Form, die Allah subhanahu wa ta'ala einem, dem Menschen, mitgegeben hat. Und sie kann auch eine Art Liebe aus Barmherzigkeit sein. wie zum Beispiel ein Vater, der sein Kind liebt, oder ein Mann, der seine Frau liebt und so weiter. Oder es gibt eine Art Liebe, die entsteht dadurch, dass man Gemeinsamkeiten hat mit anderen Personen, wie zum Beispiel einen Freund, den man hat, oder Berufsgenossen oder wie auch immer. Diese Arten von Liebe sind mehr oder weniger, kann man sagen, natürliche Arten von Liebe. Und diese können haram sein und sie können halal sein. Und je nachdem, was sie beinhalten. Denn zum Beispiel, wenn die Liebe zu irgendeiner Sache und wenn es zu essen und trinken und wenn es die Liebe zu essen und trinken ist, wenn sie dazu führt, dass man eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt hat, unterlässt, dann ist diese Liebe haram. Wie zum Beispiel eine Person, die den Schlaf liebt, jeder von uns liebt den Schlaf, in einem gewissen Maße, aber sie liebt den Schlaf so sehr, dass sie morgens nicht zum Fajr-Gebet aufsteht und sie verschläft ihr Morgengebet, weil sie sagt, ich möchte lieber ausschlafen. Dann wäre diese Liebe zu dieser Sache haram. Und dementsprechend, wenn die Liebe zu einer Sache, wenn die Liebe zum Beispiel dich dazu bringt, eine Sache, die viel besser wäre als das, was du gerade tust, zu unterlassen, dann wäre diese Liebe dementsprechend makruh. Ja? Und ansonsten, Liebe kann mubah sein, wenn du eine Sache liebst, weil du zum Beispiel eine bestimmte Speise magst du gerne essen. Der eine mag zum Beispiel Rindfleisch, der andere mag lieber Fisch essen. Das ist eine natürliche Liebe, für die du weder belohnt noch bestraft wirst, weil das ist deine, als eine natürlich mitgegebene Angelegenheit. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die gläubigen Menschen im Koran al-Karim und sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, sie lieben Allah noch mehr. Das heißt also, es gibt Menschen, sie lieben Allah subhanahu wa ta'ala genauso, wie sie andere lieben, nämlich ihre Götzen. Diese Liebe, waliyatu billah, bringt ist eine Form von Schirk, von großem Schirk. Dann, Allah beschreibt die gläubigen Menschen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala mehr lieben als alles andere. Der gläubige Mensch sogar, und das gehört auch zu den Taten seines Herzens, und wer das in sich merkt, der weiß, dass sein Herz sauber ist. Der gläubige Mensch liebt alles, was Allah liebt, und verabscheut alles, was Allah verabscheut. Das heißt also, der gläubige Mensch baut seine Beziehung mit den Leuten um sich herum auf was auf? Auf der Tatsache, wie sehr diese andere Person eine gute Beziehung hat mit Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht. Deswegen der gläubige Mensch sucht sich die Gläubigen als Freunde und als Genossen und als Leute, mit denen er seine Zeit vertreibt und so weiter und so fort. Mit denen er seine Zeit genießt, besser gesagt. Und der Gläubige hat keine Zeit, sie zu verschwenden. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, der gläubige Mensch liebt eine Sache, weil Allah sie liebt. Und verabscheut eine Sache, weil Allah sie verabscheut, und er übertreibt in allen anderen Dingen nicht. Wenn du merkst in deinem Herzen, dass du einen Muslim immer liebst, weil er ein Muslim ist, mehr liebst als jeden anderen Menschen, der kein Muslim ist, dann weißt du, dass dein Herz gesund ist. Dann weißt du, dass dein Herz gesund ist. Das heißt natürlich nicht, es gibt natürlich auch Beispiele, wo es gibt auch Muslime, leider, die unehrlich sind. Und es gibt manchmal Nicht-Muslime, die in Bezug auf manchen Art von Handel ehrlicher sind als mancher Muslim. Deswegen, das bedeutet aber nicht, dass wenn ich dann lieber mit einem Nicht-Muslim zusammenarbeite, weil er ehrlicher mir gegenüber ist als der Muslim, dass ich deswegen den Muslim weniger liebe als den anderen. Nein. Sondern es kommt ja darauf an, in welcher Art, in welchem Bezug ich mit der Sache, mit der Person etwas zu tun haben möchte. Wenn ich meine Freizeit mit ihm verbringe, es ist was anderes, als wenn ich etwas aufbauen möchte und ein Business starten möchte. Dann schreibe ich auch diejenigen Eigenschaften, von denen ich natürlich profitieren kann. طيب, das wäre wie gesagt eine Art, das wäre die Liebe, ist eine Art Ibadah in Bezug auf die Herzen. Dann gehen wir weiter. Eine dritte Art ist Al-Khashya und Al-Khauf. Zusammengefasst in einem, Khashya und Khauf. Khauf bedeutet Angst. Khauf bedeutet Angst. Und Khashya bedeutet natürlich auch Angst, Furcht, aber mehr im Sinne von Ehrfurcht. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Der Unterschied ist, also Angst ist allseits bekannt, aber Ehrfurcht oder auf Arabisch Khashya ist etwas, ist eine spezielle Form der Angst, und zwar diejenige, die entsteht dadurch, dass man eine Person verherrlicht oder indem man Allah subhanahu wa ta'ala verherrlicht. Das heißt also, das hat was mit Wissen zu tun. Das heißt, du weißt etwas über diese andere Person oder du weißt etwas in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, du kennst seine Namen und Eigenschaften und fürchtest ihn deswegen. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über die Gelehrten nämlich gesagt hat. Er sagte, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Das heißt, nur diejenigen oder besonders diejenigen haben Khashya, das ist diese Form der Ehrfurcht und nicht einfach nur der Angst. Nur diejenigen Menschen haben Khashya, Ehrfurcht, die gelehrt sind. Und er hat nicht gesagt, subhanahu wa ta'ala, nur die Gelehrten sind es, die Allah vor Allah Angst haben. Nee, er hat gesagt, nur die Gelehrten sind es, die vor Allah Ehrfurcht haben. Warum? Weil sie kennen ihn, subhanahu wa ta'ala. Und der wahre Gelehrte im islamischen Sinne ist derjenige, der nach dem handelt, was er weiß. Der nach dem handelt, was er weiß. Ansonsten eine Person, die viel weiß, aber nicht handelt nach dem, was er weiß, das ist kein Gelehrter. Weil sonst wäre ein Computer auch ein Gelehrter. Okay? Diese Angst und Ehrfurcht, liebe Geschwister, ist auch wieder verschiedenartig. Allah sagt im Koran al-Karim, فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي. Das heißt, fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet mich. Das ist Tawhid. Dass du Allah alleine fürchtest, sonst niemanden. Allah sagt, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Und Allah sagt im Koran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Diejenigen, die Allah, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, sie bekommen Vergebung und großen Lohn. Und diese letzte Aya besonders macht schon deutlich, um welche Art von Furcht es hier geht. Denn Angst haben und Furcht haben kann auch wiederum sein, wie bei der Liebe, natürlicherweise und auch in Form einer Ibadah. In Bezug auf die natürliche Angst ist, dass eine Person Angst hat vor Feuer, dass eine Person Angst hat vor wilden Tieren, dass eine Person Angst hat, die rote Ampel zu überqueren, dass eine Person Angst hat, ins Gefängnis zu kommen und so weiter und so fort. Das sind verschiedene Formen der Angst, die natürlich sind, und das ist nicht damit gemeint, wenn wir sagen, Schirk in Bezug auf Angst oder Tawhid in Bezug auf Angst. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Form der Angst sogar Propheten zugeschrieben hat. Sogar einem Gesandten Allah, sogar einem der fünf besonders standhaften Gesandten, nämlich Musa, Moses, alayhi salatu wassalam. Allah sagt im Koran al-Karim über ihn, Surat al-Qasas, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا heißt, über Moses, er hat sie verlassen, das heißt die Stadt, er hat sie beängstigend verlassen oder im Angstzustand verlassen. Oder hat sie ängstlich verlassen. So. Und deswegen diese Art von Angst, warum? Weil der Pharao wollte ihn töten. Diese Art von Angst ist eine natürliche Angst, man sagt Jibilli Angst, und das ist eine erlaubte Form der Angst und prinzipiell eine erlaubte Form der Angst. Prinzipiell eine erlaubte Form der Angst. Diese Form der Angst, diese natürliche Form der Angst, kann haram sein. Diese Form kann haram sein, und zwar, wenn sie dazu führt, dass man eine Sache unterlässt, die haram, eine Sache unterlässt, die Pflicht ist. oder eine Sache begeht, die haram ist. Zum Beispiel, jeder von uns hat Angst davor, dass man, zum Beispiel seine Arbeit kündigt. Aber der gläubige Mensch darf deswegen trotzdem nicht seinen Herrn verleugnen. Oder er darf trotzdem, das heißt, diese Angst ist natürlich, dass jemand Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Weil es ist ein Grund, Risk zu bekommen. Die Risk kriegt man inshallah auch anders, aber das ist ein Grund, eine Ursache, Risk zu bekommen, Versorgung. Deswegen, wenn jemand Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ist eine natürliche Angst. Aber diese Angst darf nicht so weit führen, dass man etwas begeht, was haram ist. Und darf nicht so weit führen, dass man etwas unterlässt, was wajib ist. Und Ausnahmen natürlich ist der Notfall. Der Notfall, wie in dem Hadith von Ammar ibn Yasir, wo man ihn hätte getötet, wenn er nicht etwas gesagt hätte, was Kufr ist. Ja, das ist ein Ausnahmezustand, das ist ein Angstfall, ein Notfall, das heißt, wenn man Angst um sein Leben hat. Das ist der Notfall. Dann gibt es die zweite Form der Angst, liebe Geschwister. Und das ist diejenige Form der Ibadah. Und das ist es, was man im Arabischen nennt als Khawfus Sirr. Übersetzt auf Deutsch ist das die Angst im Insgeheimen, die verborgene Angst, die insgeheime Angst. Habt ihr gerade die Aya gehört, Surat al-Mulk? Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghayb, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, ihnen wird Vergebung zuteil, großer Lohn. Was ist mit dieser Angst im Verborgenen gemeint? Mit dieser Angst im Verborgenen ist gemeint, liebe Geschwister, dass eine Person sich vor etwas anderem oder einem anderen Wesen, wie ein Mensch oder ein Djinn oder ein Engel oder wer auch immer, dass ein Mensch sich vor einer anderen Person fürchtet, weil er glaubt, dass sie bestimmte Fähigkeiten hat, die ein Mensch normalerweise nicht hat. Wie die Angst der Götzendiener, dass sie Angst haben, dass bestimmte, sie glauben an bestimmte Gottheiten, oder sie glauben, dass bestimmte Menschen, die gestorben sind, Einfluss nehmen können auf ihr Leben und etwas mitbestimmen in diesem Universum neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen fürchten sie sich vor bestimmten verstorbenen Menschen, und sie würden es nicht wagen, etwas zu begehen, wodurch sie diesen nahestehenden Allahs zornig machen würden. So geht das sogar, weil die Adab möge Allah davor bewahren. Das ist gemeint mit Khawfus Sirr. Das heißt noch einmal, man hat Angst vor einer bestimmten Person oder einem bestimmten Wesen oder auch meinetwegen, ob es Steine sind oder was auch immer. Man hat Angst vor einer bestimmten Sache, aufgrund bestimmter Fähigkeiten, die diese Sache haben soll angeblich. Und hat sie natürlich nicht, nach unserem Glauben. Ja? Und das heißt, sie hat keine Fähigkeiten, die man nachvollziehbar beweisen kann. Ja? Manche Personen glauben, dass bestimmte nahestehende Allahs alles sehen und einem helfen können und einem unterstützen können. Wenn man zu ihnen betet, dann hören sie einem das Gebet. Und das ist eine Form des Schirk, und sie fürchten sich also, irgendetwas zu machen, wodurch sie diese Person unzufrieden machen könnte. Oder anders ausgedrückt, man fürchtet sich vor einer Person aufgrund von Eigenschaften, die man dieser Person zuschreibt, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Wie zum Beispiel, wie gesagt, dass sie alles sehen kann. Oder dass sie Einfluss haben kann auf dein Leben, dass sie dir schaden kann, dass sie dir helfen kann. Ja? All dies, Alhamdulillah, der gläubige Mensch ist davon weit entfernt, aber es gibt leider einige arme Menschen, die arme Menschen im Sinne von bemitleidenswert, im wahrsten Sinne des Wortes, die leider diesen Sachen verfallen sind und die davon sich dringend lösen müssen, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala erfolgreich gegenüber stehen möchten am Tag der Auferstehung. Auch die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala kann man theoretisch einteilen in zwei Kategorien. Und zwar lobenswerte Angst und verpönte Angst. Mahabba Mahmuda und Mahabba Madhmuma. Ganz einfach, das sind keine Fachworte, das sind nur einfach arabische Begriffe sind das, ja. Ganz einfach, wenn die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala dich dazu bringt, dass du seine Anordnungen umsetzt und seinen Verboten aus dem Weg gehst, dann ist das eine lobenswerte Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt eine andere Form von Angst, in die der Shaitan einen versucht hineinzutreiben. Das ist die Angst, die dazu führt, dass man verzweifelt. Das ist die Angst, die dazu führt, dass man die Hoffnung aufgibt. Hoffnungslosigkeit, auf Arabisch Al-Ya's. Allah sagte, innahu la yay'asu min rahillahi illa al-qawmul kafirun oder al-khasirun. Das heißt, nur das Volk der Ungläubigen oder nur das Volk der Verlierer sind diejenigen, die die Hoffnung auf Allah aufgeben. Deswegen, wenn jemand so viel Angst hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er deswegen sich abwendet und nichts mehr umsetzt und er sagt, ich habe so viele Sünden schon begangen, ich werde auf jeden Fall in die Hölle gehen, möge Allah davor bewahren. Und das ist ein Zustand, in den der Shaitan einen Tisch versucht zu treiben, mit dem Vorwand, du sollst Allah fürchten. Okay? Diese Form von Furcht ist nicht diejenige, die Allah sich von uns wünscht. Und deswegen ist immer wichtig, dass man diejenige Ibadah, die Allah von einem verlangt hat, so umsetzt, wie Allah das von einem möchte. Deswegen, liebe Geschwister, kann man theoretisch auch die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala in eine lobenswürdige als auch in eine verpönte Form einteilen. طيب, damit die Zeit nicht davon rennt, wir machen kurz eine Pause, barakallahu fikum, für 5 Minuten inshallah wie immer, und dann machen wir danach weiter. Wir sagen, Allahu khaira. طيب, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister, wir werden jetzt inshallah noch weitere Formen der Ibadah uns ein bisschen zügiger anschauen. Der erste, damit die Zeit uns nicht ereilt. Die nächste Art ist Ar-Raja wal-Raghba. Raja bedeutet Hoffnung haben. Und Raghba heißt sozusagen sich jemanden zum Ziel nehmen oder sich etwas wünschen, jemandem zuwenden, weil man jemanden liebt und so weiter und so fort. Und diese Art der, manche verwenden das auch als ein und der gleiche Begriff, diese Art der Hoffnung haben auf etwas ist auch eine Form der Ibadah. Denn Allah sagt im Koran al-Karim, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der letzten Aya von Surat al-Kahf, in der 110. Aya, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Insofern ist die Form der Hoffnung auf die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat des Herzens, die auch für Allah subhanahu wa ta'ala alleine gebührt. Was wäre eine falsche Form der Hoffnung? Was wäre eine Form des Schirk in Bezug auf die Hoffnung? Indem man Hoffnung hat, dass zum Beispiel jemand anderes außer Allah azza wa jal einem die Sünden vergeben kann. Indem man hofft auf die Belohnung eines anderen außer Allah am Tag der Auferstehung. Indem man darauf hofft, dass irgendein rechtschaffener Mensch einem Fürsprache einlegen kann, wenn man glaubt, dass diese Person Sünden vergeben kann oder ähnliches in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt also auch hier wieder, wenn man die Hoffnung hat auf eine Person, wenn man eine Person anstrebt, aufgrund einer Eigenschaft, an die man glaubt, dass diese Person diese hat, obwohl diese nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Eine weitere Form der Gottesdienste in Bezug auf das Herz ist, liebe Geschwister, die Al-Inaba. Auf Arabisch Al-Inaba, auf Deutsch bedeutet das die Zuwendung. Gemeint ist hier mit Zuwendung, dass man sich Allah, seinem Herrn, zuwendet nachdem man zum Beispiel eine Sünde begangen hat. Allah sagte, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, wendet euch eurem Herrn zu. Eine Person, die sich an jemand anderes wendet, um Vergebung der Sünden, das ist eine Person, die Schirk mit ihrem eigenen Herzen begeht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Eine weitere Form des Gottesdienstes des Herzens ist At-Tawakkul. At-Tawakkul auf Deutsch übersetzt bedeutet das Vertrauen. Und gemeint ist natürlich hier das Vertrauen auf Allah. Und per Definition ist gemeint das Vertrauen auf Allah in der Hinsicht, dass er derjenige ist, der einem nützen kann und er derjenige ist, der einem Schaden zufügen kann. Und dass man dieses Vertrauen aufbaut auf den gesetzlichen Ursachen. Das heißt also, auf gesetzliche Ursachen bedeutet, dass man vertraut auf die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns vorgeschrieben hat zu vertrauen. Was wäre eine erlaubte Form bzw. eine Form der Ibadah, wie man sich Allah nähern kann durch Tawakkul, durch Vertrauen? Ganz einfach, indem eine Person spendet für Allah subhanahu wa ta'ala und er vertraut darauf, dass diese Spende eines Tages ihm vergolten werden wird in Form einer Belohnung oder dass ihm Sünden erlassen werden, dadurch, dass er gespendet hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Vertrauen. Warum? Weil er vertraut auf Allah, dass er derjenige ist, der ihm Nutzen geben kann, dadurch, dass er gespendet hat. Und es ist eine gesetzliche Art und Weise, denn das Spenden ist gesetzlich. Das ist islamisch, also in Ordnung. Denn wir glauben auch daran, dass die guten Taten schlechte Schicksalsschläge abwenden können. طيب, wer ist derjenige, der diese Schicksalsschläge abwendet? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du begehst eine gute Tat in der Hoffnung, dass Allah von dir etwas Schlechtes abwendet. Du machst Dua auch zu Allah azza wa jal, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir Schlechtes abwendet. Ja? Das heißt, du vertraust auf Allah. Das Gebet, eine Person, sie betet 5-mal pro Tag Zeit ihres Lebens. Warum? Weil sie vertraut Allah, der durch seinen Gesandten mitgeteilt hat, dass eine Person, die auf ihre 5 Gebete täglich achtet, sie hat ein Versprechen von Allah, dass sie ins Paradies geht. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, eine Person, die nicht auf ihre 5 Gebete achtet, hat kein Versprechen bei Allah, dass sie ins Paradies gehen wird. Und eine Form des Schirk in Bezug auf Gottvertrauen wäre ähnlich wie in Bezug auf die Angst. Khawfus Sirr kann man auch sagen, Tawakkulus Sirr. Das heißt also, Vertrauen, die insgeheime Art der Vertrauung, des Vertrauens in Bezug auf anderes als Allah. Indem jemand zum Beispiel auf jemanden vertraut, weil er dieser Person bestimmte Fähigkeiten zuschreibt, die nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine hat. Das wären alles, liebe Geschwister, Taten in Bezug auf das Herz. Und sicherlich gibt es noch mehr als dies. Und wir gehen jetzt über, inshallah, zu den Taten der Extremitäten, das heißt der anderen Körperteile, alle anderen außer dem Herzen. Erstens das Bittgebet auf Arabisch, Ad-Dua. Das Bittgebet, Ad-Dua, ist eine der gewaltigsten Ibadah überhaupt. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dua'u huwa al-Ibadah. Das heißt auf Deutsch übersetzt, das Dua, das Bittgebet, ist die Ibadah schlechthin. Ist die Ibadah schlechthin. Das heißt also, auch zum Beispiel auf das Salah. In erster Linie geht es um was? Ad-Dua. Denn im Salah, guck mal, wie oft du Dua machst. Du machst Dua, wenn du stehst. Du machst Dua in der Verbeugung. Du machst Dua, wenn du dich erhoben hast. Du machst Dua, wenn du dich niedergeworfen hast. Du machst Dua während den beiden Niederwerfungen. Du machst Dua, bevor du dein Gebet beendest. Ja? Sogar das Assalamu alaikum sagen ist eine Form von Dua, denn du bittest Allah um Unversehrtheit, um Frieden. All diese Formen von Dua sind Formen des Gottesdienstes. Formen des Gottesdienstes. Und natürlich beim Dua gibt es auch wieder verschiedene Kategorien von Dua. Denn Dua an sich bedeutet ja nur jemanden anrufen. Wenn wir sagen Bittgebet, jemandem etwas bitten, dann meinen wir, dann sagen wir im Deutschen Gott sei Dank immer Bittgebet dazu. Denn an sich heißt es nur anrufen, jemanden etwas bitten. Und diese Form der Bitte kann natürlich sein in Bezug auf einen Menschen, kann aber auch sein in Bezug auf Allah Azza wa Jal. In Bezug auf Allah Azza wa Jal ist ja nicht das Problem, weil Allah kannst und darfst um alles bitten, denn er kann alles machen, subhanahu wa ta'ala, solange du nur um Halal bittest natürlich. Dann gibt es die zweite Form der Bitte, wenn du sie richtest an jemanden, an ein Geschöpf. Und das Richten einer Bitte an ein Geschöpf kommt darauf an, ist es eine Sache, zu der ein Mensch fähig ist, oder ist es eine Sache, zu der ein Mensch nicht fähig ist. Wenn es eine Sache ist, zu der ein Mensch fähig ist, wie zum Beispiel, dass du jemanden bittest darum, dass er das Glas aus der Küche holen soll, dann ist es eine Form des erlaubten Dua. Das ist nicht die Form, die wir meinen, wenn wir über Bittgebete sprechen. Und wenn du jemanden bittest um eine Sache, die ein Mensch machen kann, aber diese Person gerade kann das nicht machen, dann nennt man das Dummheit. Ja? Weil eine Person zum Beispiel, die keine Hände hat, du sagst ihm, hol bitte ein Glas aus dem Schrank, der kann das nicht. Okay? Dann gibt es die zweite Form, du bittest jemanden, hier geht es um lebendige Leute, die dazu unfähig sind. Was ist aber, wenn man jetzt um jemanden etwas bittet, wie durch einen Toten, um etwas, wozu er nicht imstande ist, weil ein Mensch das nicht kann, das ist eine Form von Schirk. Wie zum Beispiel Vergebung der Sünden oder dass er einem seinen Sohn in der Prüfung bestehen lassen soll oder dass er, was auch immer, diese Formen von, wie heißt es, Bittgebeten sind Formen von Schirk. Also unterscheiden wir zwischen diesen verschiedenen Arten und wenn wir über Dua sprechen, meinen wir in der Regel im Arabischen genau, dass man jemanden um etwas bittet, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala fähig ist. Und das ist eine Form von Ibadah. Du kannst natürlich Allah subhanahu wa ta'ala auch um Dinge bitten, zu denen ein Geschöpf auch fähig ist. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Ja, kannst du auch machen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir hat Gesetze erschaffen. Und du kannst natürlich Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er dir etwas machen soll, was du selbst machen kannst, theoretisch. Wie zum Beispiel etwas hochheben, etwas tragen oder so. Und das ist mehr eine Art, kann man sagen, eher eine Art Schwachsinnigkeit, wenn man so etwas bittet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Fähigkeit gegeben, dass du das machst. Ja? Und du brauchst nicht denken, dass ein Wunder kommt zu dir. Okay? Dann gibt es eine weitere Form, Al-Istighatha. Al-Istighatha bedeutet, jemanden um Hilfe flehen aus einer schwierigen Lage. Jemanden um Hilfe flehen, um aus einer Notlage gerettet zu werden. Und auch hier unterscheiden wir, ob das eine Form der Ibadah, die man mit der Zunge macht, weil man spricht das ja aus. Und hier unterscheiden wir, ob diese, wenn das an einen Menschen gerichtet ist, ob der Mensch dazu fähig ist oder ob der Mensch dazu als Mensch nicht fähig ist. Ich sage immer als Mensch nicht fähig ist, weil es könnte ja auch sein, dass jemand am Ertrinken ist und er bittet jemanden, der auch nicht schwimmen kann, dass er ihn erretten soll. Okay? Das wäre keine Form von Schirk und es wäre wiederum Schwachsinn. Okay? Aber wenn er jemanden um etwas bittet, wozu ein Mensch an sich nicht fähig ist, dann ist das das, was die Gelehrten als Schirk bezeichnen. Ähnlich, fast das Gleiche, ist Al-Isti'ana, ist nämlich um Hilfe bitten. Denn Allah sagt im Koran al-Karim, Iyaka na'budu. Das heißt, dich bitten wir um Hilfe. Er hat nicht gesagt, wir bitten dich um Hilfe. Sondern er sagte, dich bitten wir um Hilfe. Das heißt, niemanden sonst außer dir, oh Allah, bitten wir um Hilfe. Gemeint ist also, in Dingen, zu denen nur Allah subhanahu wa ta'ala fähig ist. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith von Abdullah ibn Abbas, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Das heißt, wenn du um etwas bittest, dann bitte Allah. Wenn du jemanden bittest, dann bitte Allah. Und wenn du jemanden um Hilfe ersuchst, dann suche Hilfe bei Allah. Eine weitere Form von Ibadah, die man mit der Zunge auch begeht, ist An-Nadr. An-Nadr bedeutet Gelöbnis oder Gelübde. Das heißt, das ist ein Kapitel auch für sich in den Fiqh-Büchern. Gemeint ist, dass man als Mensch sich selbst eine Sache auferlegt, die Allah subhanahu wa ta'ala einem nicht auferlegt hat, um sich Allah dadurch zu nähern. Wie eine Person, die sagt, ich verspreche Allah, dass ich morgen fasten werde. Dann hat sie sich diese Sache selbst auferlegt, ja, und muss dann diese Sache erfüllen. Und die Erfüllung dieser Sache, dafür wird sie belohnt, auch wenn sie das von vornherein nicht hätte tun sollen, weil es prinzipiell keine erwünschenswerte Sache ist. Eine weitere Form der Ibadah ist das Opfern. Das Opfern in Form eines Gottesdienstes. Denn man kann opfern aufgrund verschiedener Dinge. Ich kann opfern aus Verherrlichung der Person, für die ich geopfert habe. Das wäre eine Form von Schirk, wenn es für einen Menschen gemacht wird. Ja? Als eine Form der Ibadah. Aber man kann auch opfern ein Tier als gastfreundliche Geste. Das heißt also, du hast einen Gast bei dir zu Hause und wie Ibrahim a.s. im Koran beschrieben, als die Gäste zu ihm kamen, das waren in Wirklichkeit Engel in der Gestalt von Menschen und sie waren bei ihm zu Gast und Ibrahim hat gleich ein Schaf für sie, Entschuldigung, ein Rind für sie geschlachtet, ja, ein großes. Und das hat er ja gemacht, nicht als Form der Annäherung an die Gäste, Form der Ibadah für die Gäste, sondern hat es gemacht als Gastfreundlichkeit den Gästen gegenüber. Dann gibt es natürlich auch die Form des Schlachtens, ganz einfach, wenn man das Tier essen will oder weil man das Tier, das Fleisch verkaufen will, und das hat natürlich nichts mit Ibadah zu tun. Dann gibt es weitere Formen der Ibadah, wie zum Beispiel die Niederwerfung oder die Verbeugung. Die Niederwerfung und die Verbeugung, das sind Körperbewegungen. Denn Allah sagt im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Das heißt, oh, die ihr glaubt, verbeugt euch und werft euch nieder und dient eurem Herrn. Und das ist für jemand anderes zu tun, ist absolut haram. Und deswegen ist es falsch, wie man von manchen Leuten sieht, wie sie sich verbeugen, wal'iyadhu billah, vor Publikum oder ähnlichem. Ja? Die Niederwerfung, liebe Geschwister, war eine Sache, die eine Zeit lang als Form der Geste, als Form einer freundlichen Geste erlaubt war. Als Form der Begrüßung, meine ich. Ja, erlaubt war. Und zwar lesen wir das im Koran al-Karim in Bezug auf die Eltern von Yusuf alayhi salatu wassalam. Am Ende von Surat Yusuf haben sie sich für ihn niedergeworfen. Oder wir lesen das auch im Koran an mehreren Stellen, wo Allah den Engeln anordnet, mit ihnen auch Iblis, dass sie sich vor Adam niederwerfen sollen. Und diese Art von Niederwerfung ist keine Niederwerfung in Form von Ibadah, sondern in Form von Begrüßen, in Form eines Grußes. Und diese Sache ist abrogiert worden. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass diese Form von Niederwerfen niemanden mehr gewidmet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Form ist das Umschreiten der Kaaba und das Küssen des schwarzen Steines. Und es gibt sicherlich noch viele weitere Ibadat, wie I'tikaf, wie Zakat, wie Spenden, wie Umrah, wie Hajj, wie das Fasten und so weiter und so fort. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein langes Leben schenken, sodass wir inshallah viele gute Taten noch machen können, unter anderem diese Themen noch weiter behandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.